öffnet euch ihr beide Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt. Öffnet euch, ihr beide Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt. Volles Leben will dir allen Christen geben, wer ihm folgt sein Kreuz nach trägt. Wer ihm folgt sein Kreuz nach trägt. Gnade, Glück, volles Leben wird dir allen Christen geben, wer ihm folgt sein Kreuz nach trägt. Wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt. Öffnet euch, ihr beide Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt. Öffnet euch, ihr beide Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt.